Gottesliebe. After the rain. Brennt im Kerzenscheine. Kerzenschein. Und ob ich denn im Jenseits mich vereine, dort, wo kein Herz mehr um ein anderes wirkt, und an den Zweigen nichts mehr wächst und zirpt. Derselben Schönheit, die ich meine. Schönheit. Schönheit. Ich zweifle, weil ich Gott nicht spüren kann und möchte ihn lieben, seinen Fuß ihm küssen. Sie steht am Donauufer. Wann werde ich von ihr den Abschied nehmen müssen? Steil ragt sie auf des Gottes liebe Hand aus tiefstem Leid und ärgsten Finsternissen.